Kundgabe 5598. Empfangen durch Bertha Dudde am 10.04.1953. Ich bin von Ewigkeit. Luzifers Erschaffung. Ich bin von Ewigkeit und ich werde sein bis in alle Ewigkeit. Ich bin das höchste und vollkommenste Wesen und aus mir gingen zahllose Wesen hervor, ebenfalls in Vollkommenheit, weil ich nichts anderes als Vollkommenes erschaffen konnte. Und so war auch dieses von mir erschaffene Wesenhafte voller Macht und Kraft. Es war in seinem Wirken nicht beschränkt. Es konnte also schaffen und gestalten, gleich mir, denn es nützte meine Kraft, die es unbeschränkt von mir bezog. Das Ausstrahlen von Kraft in meine Geschöpfe war ein Vorgang, der mich unsagbar beglückte und meinen Liebewillen immer aufs Neue anregte, meine Geschöpfe zu versorgen mit meiner Kraft. Doch ich tat dies ständig über mein erstgeschaffenes Wesen, um dieses im gleichen Maß zu beglücken und zu schöpferischer Tätigkeit anzuregen. Doch meine Liebeausstrahlung fand dort keine Resonanz mehr. Das erstgeschaffene Wesen erkannte mich nicht an als Quell der Kraft, sondern wähnte sich selbst als Erzeuger dieser Kraft, weil es schaffen konnte in freiem Willen und so nach auch niemanden über sich anerkennen wollte. Und das war sein Verderb, denn es löste sich willensmäßig von mir und somit auch von der Liebe, wenngleich es kraftvoll und mächtig blieb, weil ich meine Kraft nicht zurückzog von einem Wesen, das meine Liebe erschaffen hatte. Es behielt also wohl seine Kraft, die aber nun nicht mehr Liebekraft war, die sich aufbauend auswirkte, sondern eine zerstörende, zersetzende Wirkung hatte, weil ihr die Liebe fehlte. Dennoch blieb dieses Wesen mein Geschöpf, denn meine Liebe kann sich nicht abwenden von den Erzeugnissen meiner Liebe. Aber es hatte dieses Wesen einen Anfang, einen Beginn, während ich von Ewigkeit bin. Schon das allein hätte diesem erstgeschaffenen Wesen den Beweis geben müssen, dass es nicht das Höchste, das erste Wesen war, denn es wusste um seinen Anfang. Und dieses Wissen musste seine Liebe zu mir, zu dem Wesen, das es erstehen ließ, übermäßig entflammen lassen. Denn es war überglücklich in seinem von mir vollkommen erschaffenen Zustand. Und es konnte sein Glück ständig erhöhen durch Schaffen ihm gleicher Wesen. Und auch dieses Erschaffen können musste es an den gemahnen, der auch ihm das Leben gegeben hatte. Es war das Wissen in ihm, dem erstgeschaffenen Geist. Er war darum der Lichtträger, der alle seine Erkenntnis den Wesen vermitteln konnte, die aus seinem Willen hervorgingen, die aber alle meine Kraft zur Ursubstanz hatten, die alle aus der Liebe geboren wurden, die den erstgeschaffenen Geist ständig durchflutete und von mir ihren Ausgang nahm. Und trotz dieser Erkenntnis, trotz dem hellsten Licht, das ihn durchstrahlte, fiel das Wesen. Es wendete sich ab von mir. Es stieß die ewige Liebe zurück. Es nützte seine Kraft nicht mehr in meinem Willen, sondern gegen mich. Aber es konnte sich nicht lösen von mir. Es konnte auch nicht mehr vergehen, wenngleich es einmal seinen Anfang genommen hatte. Denn es war Kraft von mir, die ewig nicht vergehen kann. Sie konnte nur negativ wirken, bis zu einem gewissen Grade, um, so dieser Grad überschritten ist, sich zu wandeln zu positiver Kraft. Ich aber vergehe ewig nie, und was einmal von mir ausgegangen ist, kehrt auch unweigerlich zu mir zurück. Doch dann hat es eine Wandlung durchgemacht, dass es sich selbst erkennt als Lichtfunke, dass es dem ewigen Licht zustrebt, dass es bei mir und in mir seine Seligkeit findet, dass ich es nun mit meiner Liebekraft durchstrahle bis in alle Ewigkeit. Amen.